Der Pudel an der Eisenbrücke bei Niederschlemer. Die Eisenbrücke zwischen Alberoda und Niederschlemer heißt nicht wegen ihrer Eisenkonstruktion so, sondern wegen der Eisenerzfuhren, die in alter Bergbauszeit über sie rollten. Ja, noch bevor überhaupt eine Brücke dort war, hieß der Übergang über die Mulde die Eisenfurt. Über Jahrhunderte dienten Holzbrücken, die oft vom Hochwasser weggerissen und wieder aufgebaut wurden, dem lebhaften Verkehr. Es gab aber auch Zeiten, wo es sehr still um und an der Eisenbrücke wurde. Die schindelüberdachte Brücke selbst war unheimlich dunkel. Sagen behaupten, dass in jener Zeit in dieser Gegend viele, viele Gräueltaten verübt worden sind. Einstmals wurde ein Mann erschlagen, der einen schwarzen Pudel als Begleiter hatte. Das treue Tier soll noch jahrelang bei der Brücke gesehen worden sein, wo es seinen Herren suchte.